Stunden, die längst entschwunden, haben die Sehnsucht in mir entfacht. Sehnen und stille Tränen haben das Herz mir so schwer gemacht. Leise verklang eine Weise aus fernen Tagen.